Andacht vom 30.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Weisheit. Ich teile etwas mit euch, was Gott mir heute früh mitgeteilt hat. Der Herr führte meine Aufmerksamkeit auf das Buch der Sprüche. In den Sprüchen finden wir viel Weisheit. Ich suchte dann in der Bibel nach Weisheit. Es ist unglaublich, wie klar die Bibel über Weisheit spricht. Gehen wir zuerst zu Sprüche 4, Vers 5. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verständnis, vergiss sie nicht. Vers 6. Verlass sie nicht, so wird sie dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewahren. Hörst du das? Die Weisheit bewahrt dich. Vers 8. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie wird dich erhöhen und zu Ehren bringen. So viele Menschen tun so viel, um zu Ehren zu kommen. Aber wir brauchen nur nach Weisheit zu fragen und uns nach ihr zu sehnen. Und dann werden wir geehrt. Was ist Weisheit? Was meint die Bibel mit Weisheit? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Weisheit und Wissen. Wissen ist, etwas zu verstehen und zu wissen. Aber das ist nicht Weisheit. Weisheit ist, wie ich mein Wissen anwende. Ich möchte euch etwas zeigen. Heutzutage geben die Menschen viel Geld aus, um Wissen zu erhalten. Aber sie erhalten nicht wirklich Weisheit. Das ist traurig. Warum ist das traurig? Weil viele Menschen trotz ihres Wissens so durcheinander sind in ihrem Leben. Zum Beispiel die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Wir lieben sie. Es ist immer wieder so wunderbar und unglaublich dort. Hört, aber wenn die Menschen keine Weisheit haben, wie sie mit dem Wissen aus der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen umgehen können, wird sich in ihrem Leben nichts ändern. Die Menschen müssen sich danach sehnen, Weisheit zu erhalten. Wie setze ich das in die Praxis um? Wie wende ich das im täglichen Leben an? Wenn unser Herz sich nach Weisheit sehnt, werden wir im alltäglichen Leben gute Entscheidungen treffen. Gott sagt, die Menschen müssen nach Weisheit verlangen. Wie geht das? Sprüche 9,10 spricht davon: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle Weisheit beginnt damit, die richtige Furcht vor Gott im Herzen zu haben. Ich liebe es, wie unkompliziert die Bibel ist. Wir haben alles so verkompliziert. Die Bibel ist ganz einfach. Die Bibel sagt, es ist gut, Wissen zu haben, aber noch wichtiger ist, Weisheit zu erwerben. Weisheit ist, wie ich praktisch mein Wissen anwende. Denkt mit mir mit, meine Freunde. Wenn ihr nicht wusstet, welche Entscheidung ihr treffen solltet, was habt ihr dann versucht zu tun? Oft war es dies, Wissen zu erwerben, wo auch immer. Ein richtungsweisendes Wort, ein Wort vom Propheten, ein Wort von Gott. Aber wir brauchen nicht das Wissen, was wir tun sollen, sondern die Weisheit, wie wir es machen sollen. Wir haben zum Schluss viel Wissen, aber keine Weisheit. Viele Menschen kommen zu mir und wollen ein richtungsweisendes Wort von mir hören. Aber sie haben schon drei erhalten. Sie wollen ein Zeichen von Gott. Ein Vlies, wie Gideon es auslegte. Noch ein Zeichen, noch ein Wort. Gott antwortet, du musst verzweifelt nach Weisheit suchen. Wie fängt die Weisheit an? Mit der Furcht vor Gott. Was ist die Furcht vor Gott? Das ist im Alten Testament und im Neuen Testament verschieden ausgedrückt, denn das Griechische und das Hebräische sind ja zwei ganz unterschiedliche Sprachen. Grundsätzlich kann man aber sagen, ein unglaubliches Gefühl der Angst vor Gott zu haben und alles richtig machen zu wollen, um Gott nicht zum Zorn zu reizen, das ist nicht die richtige Furcht vor Gott. Vielmehr ist es so: Ich liebe Debbie so sehr, ich möchte sie wirklich nicht verärgern. Ja, ich befürchte, sie zu verärgern, aber nicht, weil sie dann sauer ist, sondern ich möchte die Intimität zwischen uns nicht zerstören. Das ist die Furcht des Herrn. Die Weisheit fängt mit einer solchen Herzenshaltung an. Gott liebt mich so, er ist so gut. Ich habe keine Angst vor ihm, dass er verärgert ist über mich. Aber er gab Jesus, er tat alles für mich. Ich möchte ihm nahe sein und da soll nichts zwischen uns kommen. Das ist die Furcht des Herrn. Die christliche Welt lebt leider zwei Extreme. Das eine Extrem ist, wir haben Angst vor Gott, dass er ärgerlich sein könnte über uns. Das ist nicht Gottesfurcht, das ist Religion. Das andere Extrem geht so: Gott liebt mich, ich lebe im neuen Bund, alles ist gut, egal wie ich mein Leben lebe. Doch sicher ist das wichtig, wie du dein Leben lebst. Sonst leben wir nicht in Gottes Weisheit. Beide Haltungen sind falsch. Wenn du danach verlangst, in der Weisheit zu leben, musst du den Herrn fürchten. Herr, ich will dir wirklich nicht missfallen, denn die Gemeinschaft mit dir ist so wunderbar. Was geschieht, wenn wir diese Furcht des Herrn haben? Das ist Weisheit. Mit dieser Einstellung triffst du keine dummen Entscheidungen. Wir brauchen im Herzen das Bedürfnis, Weisheit zu erwerben. Jesaja 11,2: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Jesus ist unsere Weisheit. Der Geist des Herrn ruht auf ihm. Als Jesus auf die Erde kam, wandelte er mit dem Geist der Weisheit. Das bedeutet, ich möchte Gott nicht missfallen, ich möchte in seiner Weisheit gehen. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Würdest du eine schlechte Entscheidung treffen, wenn du Gott gefallen und von seiner Weisheit geleitet werden willst? In meinem Leben habe ich folgende Erfahrung gemacht. Wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, ist es mir wichtiger, anderen Menschen zu gefallen als Gott? Oder ich habe mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Das sind meine Gründe, warum ich schlechte Entscheidungen treffe. Was muss ich also tun? Sehnsüchtig nach Weisheit verlangen. In Sprüche 2,2 steht eine unglaubliche Aussage: Leihe der Weisheit dein Ohr. Wende dein Herz dem Verständnis zu. Sprüche 2, 4 und 5. Wenn du die Weisheit suchst, wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Sprüche 2, 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Es ist wie ein Kreislauf. Die Weisheit beginnt mit der wahren Gottesfurcht. Wenn ich wirklich nach Weisheit verlange, werde ich die Furcht Gottes verstehen. Ein Herz, das sagt: Herr, ich will dir gefallen. Und dann verlange ich tief im Herzen nach der Weisheit, wie das geht. Wenn ich diese Herzenseinstellung habe, habe ich Weisheit und Gottesfurcht. Dann gibt mir Gott diese Weisheit, nach der ich verlange. Jesus wurde uns zur Weisheit. Das findet ihr in 1. Korinther 1,30. Es ist also ein wunderbarer Kreislauf in Jesus. Jesus hat mein Herz mit seiner Liebe überwunden. Deshalb reagiere ich darauf und möchte ihm nicht missfallen. Um ihm nicht zu missfallen, brauche ich Weisheit. Ich habe diese Weisheit nicht, Jesus ist diese Weisheit. Jetzt komme ich zu Jesus zurück, der die Quelle aller Weisheit ist. Schon im Alten Testament weist alles auf Jesus hin. Das ist so genial. Je mehr ich lerne, nah bei Jesus zu bleiben, desto mehr lerne ich auch, in der Weisheit zu leben. Schaut, was Paulus in Korinther 1,19 sagt. Es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Es steht geschrieben, bedeutet hier, Gott sagt. Gott sagt also, dass er die Weisheit der Weisen zerstören wird. Das ist unglaublich. Wie viele Menschen wollen Weisheit wie die Welt haben? Gott sagt, die Weisheit dieser Welt werde ich vernichten. 1. Korinther 1,30. Ihr seid in Christus Jesus, der uns Weisheit von Gott geworden ist. Wir sind in Jesus Christus, wir haben alle Weisheit. Erinnert euch, Weisheit ist, wie wir das Wissen umsetzen können, das wir haben. Gott macht einen Unterschied zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Jesu. Die Weisheit der Welt wird vernichtet werden, Jesu Weisheit bleibt. Wie können wir weise Entscheidungen treffen? Wir kommen an den Punkt, wo wir verstehen, dass die Weisheit der Welt nichts mit Jesu Weisheit zu tun hat. Stell dir vor, du bist Multimillionär. Du weißt, wenn du dies oder jenes mit deinem Geld anstellst, wird es sich vermehren. Das ist weltliche Weisheit. Wenn du dein Geld aber ins Reich Gottes investierst, wirst du dort Schätze sammeln. Ich sage manchmal zu den Menschen, ich bin seit fast 40 Jahren ein Finanzinvestment-Spezialist, denn ich habe gelernt, wie ich meine Finanzen ins Reich Gottes investieren kann. Es gibt viele andere, die schlauer sind als ich, aber ich habe gelernt, in die Ewigkeit zu investieren. Die Weisheit der Welt wird zerstört, sie ist vergänglich. Unser Herz muss auf Jesus fokussiert sein, dass wir von ihm lernen, Weisheit zu haben. Wir müssen zu Füßen Jesu sitzen, dann erwerben wir Weisheit. Er ist unsere Weisheit. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ich 1983 erlebte. Ich war in England und hatte gerade die Bibelschule beendet. Ich wollte gern für eine kurze Zeit zurück nach Österreich, hatte aber kein Geld dafür. Ein Missionar aus Österreich, der Engländer war, kam zur Bibelschule. Er fragte mich, ich fahre nächste Woche zurück nach Österreich, willst du mit? Er war mit dem Auto da, das sind 1600 Kilometer. Und ich war nur ein junger Kerl, der die Bibelschule besucht hatte. Ich antworte, das wäre wunderbar. Gott sah meinen Wunsch. Aber von England nach Österreich muss man einen Kanal überqueren. Das Auto muss auf die Fähre geladen werden. Der Missionar sagte, du musst mir nichts für die Autofahrt zahlen, aber du musst die Überfahrt auf der Fähre selbst bezahlen. Ich sagte, okay. Aber ich hatte nichts. Es war Freitag. Der Missionar sollte am Samstag und am Sonntag an verschiedenen Orten in England predigen. Danach wollte er heimfahren. Ich musste aus Glauben leben. Ich sagte nichts. Dann kam jemand und gab mir genau die Summe, die ich für die Fähre brauchte. Ich war so begeistert. Hey, ich war nur 20 Jahre alt. Die Person, die mir das Geld gab, sagte noch zu mir, pass gut auf das Geld auf, verlier es nicht, sonst kommst du nicht nach Österreich. Es geschah Folgendes. Es gab eine Versammlung am Abend und Gott sagte zu mir, Reinhard, ich möchte, dass du das ganze Geld spendest. Ich hatte Wissen. Ich war schließlich auf der Bibelschule gewesen. Aber jetzt brauchte ich Weisheit. Wie sollte ich damit umgehen? Die Welt hätte gesagt, das ist bestimmt keine Weisheit von Gott, weise das zurück, das ist Satan. Oder, pass auf, das ist Geld für die Fähre, wenn du jetzt versorgt wurdest, wirst du das doch nicht weggeben. Ich hatte gelernt, in Gottes Weisheit zu leben. Oft ist sie genau gegensätzlich zur Weisheit der Welt. Also gab ich alles in das Opfer. Was geschah? Ich bekam tags darauf das Doppelte. Niemand wusste davon, nur Gott und ich. Der Mann nahm mich mit und am Sonntagabend predigte er vor der Fahrt mit der Fähre an dem Ort, wo die Fähre losfuhr. Ich kannte den Missionar. Er war ein strenger Mann. Ich wusste, wenn ich das Geld nicht hätte, würde er mich in dieser Stadt in der Nacht sitzen lassen. Er fragte mich, ob ich das Geld hatte. Ich bejahte. In dieser Versammlung am Sonntagabend sagte Gott zu mir: Ich will alles von dir. Du wirst das nie tun, wenn du nicht gelernt hast, in der Weisheit Gottes zu leben. Ich sage dir hier nicht, gib alles weg. Ich erzähle, dass Gott zu mir gesprochen hat und ich musste mich entscheiden, ob ich ihm gehorche oder nicht. Was tat ich? Ich gab alles weg. Die Versammlung war beendet, ich hatte kein Geld. Wir gingen noch kurz zum Pastor der Gemeinde. Dann wollte der Missionar losfahren. Ich hatte nichts. Aber ich wusste, ich hatte in Weisheit gehandelt. Als wir aus der Tür gingen, schüttelte der Pastor meine Hand und sagte: Reinhard, auf Wiedersehen. Und in seiner Hand war viel mehr Geld als je zuvor. Das ist nur ein Beispiel, wie verführerisch es ist, in der Weisheit der Welt zu leben, statt in Gottes Weisheit. Jesus zeigte uns, wie man in der Weisheit Gottes lebt. Schaut auf die Begebenheit mit Lazarus. Jesus hörte, dass sein guter Freund krank war. Er hatte Wissen, klar. Aber wie sollte er es anwenden? Was wäre die weltliche Weisheit? Schnell hin, auf Wiedersehen sagen. Aber als Jesus das hörte, blieb er extra fern, er wartete. Ich frage mich, wie viele Wunder nicht geschehen wären, wenn Jesus nicht in Gottes Weisheit gehandelt hätte. Die Bibel sagt, sucht Weisheit wie Silber. Das muss unser Herzensschrei sein. Herr, ich möchte Gottes Weisheit haben, die ich nur in Jesus finde. Er ist derjenige, der mich die Weisheit für mein Leben lehrt. Er hat alles für mich gegeben. Ich möchte von ihm lernen. Die Weisheit der Welt bedeutet mir nichts. Ich entscheide mich, Gott zu fürchten. Ich möchte ihm nicht missfallen. Wenn wir dieses Verlangen in uns haben, wenn wir ihm für feine Weisheit vertrauen, werden wir jeden Tag in seiner Weisheit leben. Erinnert euch, die Weisheit der Welt und Gottes Weisheit sind oft total gegensätzlich. Das ist ein radikaler Unterschied. Amen.